was allein in der Wohnung der Frau L., die ihn so bildungsmäßig sozusagen aufgetankt hatte mit antifaschistischem, mit einem Fundus auch von Bildungsgütern, an Reichtümern für Bildungsprozesse, an verbotenen Büchern kurz gesagt, lag, erschien in der Kälte der Untersuchung als Basis für einen Strafprozess mit einem für sie möglicherweise tödlichen Ausgang.